ich bin Hein, das Papa-Schwein. Und ich schlüpfe in meinen Nadelstein Sakko rein. Dann geh ich noch rasch zum Fuß auf die Schnelle. Der Kopf über meine Super-Duko-Dauerwelle. Und nicht vergessen, ein paar blaue einzustecken. Weil ohne Kohle lässt sich heute keiner mehr decken. Ich bin Hein, das Papa-Schwein. Ja, ich bin Hein, das Papa-Schwein. Ich steh auf der Tanzfläche in cooler Pose, meine Hamburger in rosa Karottenhose. Die Mädels gehen alle unheimlich auf mich drauf, weil ich an der Bar immer nur sechs mit Früchten drauf. Ich war auch einfach in Mercedes-Benz. Wenn ich tanze, müssen alle brechen, der Breakdance. Ich bin Hein, das Papa-Schwein. Ja, ich bin Hein, das Papa-Schwein. Mich mit schwarzer Schuhcreme ein, so komm ich in jede Disco rein. Und ich dachte mir, dass du mir auf dem Tanzparkett geil käme, wenn ich Michael Jackson Stimme hätte. Und ich ging zum Doktor, nur ein kleiner kurzer Schnitt. Jetzt sing ich immer Beatles mit, ich bin Hein, das Papa-Schwein. Ja, ich bin Hein, das Papa-Schwein. Plötzlich geht die Tür auf und die Rocker stürmen rein. Vorne weg zum kleinen Blüter, lang war der Blickelbrille, der brüllt, du Papa-Schwein.